Viertes Kapitel: Der Gegenstoß des französischen Nationalpapsttums. Ludwig der Bayer sah seine Lebensaufgabe darin, als Führer einer machtvollen antiweltlichen Gegenbewegung den weltlich-politischen und universell-dogmatischen Bestrebungen der französischen Nationalkirche in Deutschland und in Italien Halt zu gebieten. In der Tat vermochte diese Gegenaktion, den Gallikanismus für einige Jahrzehnte von Deutschland fernzuhalten und in Italien beträchtlich zurückzudrängen. Aber ein Dauererfolg blieb aus. Das ideale italienisch-deutsche Sonderpapsttum brach sogar überraschend schnell zusammen, und dies Fiasko musste auch auf manche Anhänger Ludwigs einen ungünstigen Eindruck machen. Es ist aber nicht verwunderlich, dass noch zu Lebzeiten Ludwigs des Bayern die Nationalkirche Frankreichs an vielen Orten verlorenes Einflussgebiet zurückgewinnen konnte. Von neuem trat das französische Papsttum in der Rolle des siegreichen Angreifers auf, und seine ersten harten Schläge galten dem erbittertsten Gegner, dem deutschen König. Diese Wendung der Dinge muss nunmehr behandelt werden. Die Kurie in Avignon war sich darüber klar, dass die Stoßkraft der Gegenaktion am wirksamsten in ihrem politischen Machtzentrum im deutschen Königstum lahmgelegt werden könne. Wenn es dem französischen Papsttum gelang, deutsche Kurfürsten dafür zu gewinnen, einen geeigneten Gegenkönig aufzustellen, dann durfte man für erneute Fortschritte des Gallikanismus in Deutschland und Italien das Beste erhoffen. Wie gesagt, die Aussicht auf Verwirklichung des Planes hing in erster Linie von dem Vorhandensein eines im Sinne der französischen Nationalkirche geeigneten Thronkandidaten ab. Und ein solcher Kandidat stand schon bereit. Der Bewerber um die deutsche Krone war selbstverständlich, möchte man sagen, ein Mitglied des luxemburgischen Herrscherhauses, der bekannten Dynastie, in welcher Franzosenfreundlichkeit notorisch war. Markgraf Karl von Mähren hieß der nun auf den politischen Kampfplatz tretende Gegenspieler Ludwig des Bayern. Er war der Sohn König Johanns von Böhmen, also ein Enkel des vormaligen römischen Kaisers Heinrich dem VII. Die Erziehung des jungen böhmischen Prinzen erfolgte von vornherein ganz im Banne der Gedankenwelt der französischen Nationalkirche. Der spätere deutsche König Karl, der angebliche römische Kaiser Karl IV., durfte sich sogar rühmen, einen Mann, der später französischer Nationalpapst wurde, Peter Roger, der nachmalige Papst Clemens VI., zum Freund und Lehrer gehabt zu haben. König Johann von Böhmen hatte nämlich seinen Sohn in dessen 7. Lebensjahre nach Paris geschickt, um ihn dort erziehen zu lassen. Gleich nach seiner Ankunft wurde der 7-Jährige mit einer französischen Prinzessin vermählt. Es braucht nicht betont zu werden, wie tiefgehend und nachwirkend die Erlebnisse des Pariser Aufenthaltes sowohl in weltlich-politischer als auch besonders in kirchlich-religiöser Hinsicht auf den empfänglichen jungen Geist des Böhmenprinzen gewesen sein müssen. Hier in Paris, inmitten der theologischen Magister der Universität, mussten dem Knaben Herz und Geist von den Ideen der französischen Nationalkirche förmlich überflutet werden. Ein hoher Geistlicher, der schon erwähnte Peter Roger, war gern bereit, den jungen Prinzen gründlich mit den Anschauungen und Dogmen der Kirche Frankreichs bekannt zu machen. Von den idealchristlichen und staatsrechtlichen Theorien eines Occam, eines Marsilius und des deutschen Königs Ludwig wird der Schüler natürlich nur erfahren haben, dass sie unbedingt falsch und verwerflich seien. Bezeichnend ist die Nachricht, dass Karl auch die niederen Weihen erhalten habe, also ein halber Priester der französischen Nationalkirche geworden sei. Frühzeitig konnte sich der Böhmenprinz auch durch Anschauung an Ort und Stelle mit den politischen und kirchlichen Verhältnissen Italiens vertraut machen. Er erlangte die Möglichkeit hierzu durch das italienische Abenteuer seines Vaters, des Königs von Böhmen. Kaum war nämlich Ludwig der Bayer von seiner Romfahrt nach Deutschland zurückgekehrt, da boten, wie die Geschichte meldet, Gesandte der Guelfen aus Brescia dem in Trient weilenden Johann von Böhmen die Signorie, die Herrschaft über ihre Stadt, an. Warum? Um mit Hilfe Johanns ihre Stadt gegen den ghibellinischen Tyrannen von Verona zu verteidigen. Folgte Johann dem Rufe, so griff er sowohl in kaiserliche als auch in universalkirchliche Rechte ein. Trotz allem nahm aber Johann das Anerbieten der Gesandten an, und die Frage erhebt sich: Kam der Böhmenkönig in geheimen Auftrage Ludwigs oder des französischen Papsttums? Ein zeitgenössischer Chronist meldet nun, Johann sei mit Einwilligung Ludwigs nach Italien gegangen. Aus anderen Quellen erfahren wir aber, dass der Böhmer nicht im Auftrage und mit Wissen Ludwigs in die italienischen Verhältnisse eingegriffen hat. Seite 261. Stand also das französische Papsttum als geheimer Auftraggeber hinter Johann? Nun wurde eben dieses, dass nämlich der König unter Billigung, ja wohl gar im Auftrage des Papstes in Italien erschienen sei, gleich anfangs von ihm selbst behauptet. Seite 280. Und wie äußerte sich hierzu der Universalpapst? Er stellte es zwar öffentlich in Abrede, den Böhmen zu dem Unternehmen beauftragt zu haben, erklärte aber bezeichnenderweise in mehreren Schreiben nicht, dass er etwas gegen dieselbe, also Johanns Unternehmung, tun wolle, ja nicht einmal ausdrücklich, dass er sie missbillige. Seite 284. Und siehe, im Verlauf der Aktion ergab sich, dass Johann mit dem päpstlichen Legaten in Italien eine Unterredung unter vier Augen hatte, deren Ergebnis die Verkündigung des herzlichen Einvernehmens, also eines Bündnisses, war. Seite 321. Wir können uns mit diesem italienischen Abenteuer nicht näher befassen. Es ist einfach wunderbar, wie die Städte Oberitaliens sich angeblich förmlich darum rissen, den Böhmenkönig als Herrn anzuerkennen, und zwar ghibellinische Kommunen ebenso eifrig wie guelfische. Genau wie sein Vater Heinrich der VII. Erschien Johann als Friedensstifter. Vertriebene Ghibellinen mussten auf Geheiß des Böhmen von den Gegnern wieder aufgenommen werden. Ja, Johann erließ sogar angeblich ein Verbot, sich fürderhin Guelfe oder Ghibelline zu nennen. Seite 265. Ungemein interessant ist das Ende des Abenteuers. Die Stimmung schlug wieder einmal um gegen den Böhmenkönig. Wie die Geschichte weiß, bildete sich sogar ein guelfo-ghibellinischer Bund wider den vor kurzem so freudig aufgenommenen König Johann. Doch die Liga wollte nicht nur den Böhmen, sondern auch den Legaten des Universalpapstes aus dem Lande jagen. Seltsam ist der Eingang des Bundesvertrages, wonach ein Bund, der doch auch gegen den Stellvertreter des Papstes sich richtete, dennoch zu Ehren der Kirche und des Papstes gestiftet sein sollte. Zur Ehre des Papstes sollte sein Statthalter bekämpft werden. Seite 412. Das heißt, es ist Johann nicht geglückt, für das französische Papsttum in Italien große Liebe zu erwecken. Bestimmte Kreise von bisher kirchlichen Gegnern fanden sich dagegen zur Abwehr der avignonesischen Einflüsse zusammen. Wie erwähnt, nahm am italienischen Abenteuer seines Vaters auch der damals 15-jährige Prinz Karl teil, zeitweise musste er sogar den Vater vertreten. Der Jüngling konnte nicht nur die Kunst der Kriegführung und des politischen Unterhandelns erproben, sondern sah sich auch mitten in den kirchlich-dogmatischen Kampfplatz gestellt. Zu Pariser Theorien kamen die italienische Praxis dazu. Nunmehr ist es Zeit, wieder der Rolle zu gedenken, die Karl von Mähren als königlicher Gegenspieler Ludwig des Bayern spielen sollte. Mögen vorerst die Quellen plaudern. Da erinnern wir uns, dass es angeblich den Bayern bei drei Universalpäpsten, Johann, Benedikt und Clemens, trotz seiner demütigen Bettelei nicht gelungen war, die Absolution und die Approbation zum römischen König zu erlangen. Papst Clemens, es ist das Peter Roger, der Erziehung Karls von Mähren, erneuerte natürlich den Prozess gegen Ludwig, denn er wusste, was er wollte. Als sich der gebannte deutsche König nicht zur Verantwortung in Avignon einfand, erfolgte von dort seine feierliche Verfluchung. Und den deutschen Kurfürsten wurde von Clemens befohlen, so berichtete die Geschichte, sofort zu einer neuen Königswahl zu schreiten, widrigenfalls der Universalpapst, dem ja Recht und Gewalt der Wahl zustehe, von sich aus Abhilfe treffen werde. Erzbischof Balduin von Trier hatte schon vorher von Avignon den Auftrag erhalten, einen geeigneten Kandidaten für die Neuwahl ausfindig zu machen, und Balduin brauchte gar nicht lange zu suchen. Sein Neffe, eben Karl von Mähren, begab sich denn auch schleunigst über Trier nach Avignon, um von Papst Clemens die Bedingungen zu erfahren, unter denen er deutscher König werden könnte.